Die Blendung von Ilias Canetti. Zweiter Teil: Ein Kopf ohne Welt. Die Muschel. Die Trauung ging in aller Stille vor sich. Als Zeugen fungierten ein alter Dienstmann, der aus seinem zerbrochenen Leib letzte kleine Leistungen schlug, und ein fideler Schuster, der, jeder eigenen Trauung mit List entwischt, sich Fremde für sein versoffenes Leben gern ansah. Für den Wert früherer Ehen fand er überzeugende Worte. Liegen die Kinder erst beieinander? Na, so kommen auch gleich die Enkel. Und jetzt schauen Sie, dass die Enkel auch bald heiraten. Das gibt dann Urenkel. Zum Schluss verwies er auf seinen guten Anzug. Vor besseren Ehen lasse er ihn auswärts bügeln. Bei gewöhnlichen bügle er ihn selbst zu Hause. Bevor er sich in sein Ideal, wie er es nannte, begab, hängte er an die Tür der Werkstatt ein mächtiges Schild. Bin bei einem Bedürfnis. Komme vielleicht, der Unterzeichnete Hubert Beredinger. Er war der Erste, der von Theresens Glück erfuhr. Er zweifelte so lange an der Wahrheit ihrer Worte, bis sie ihn beleidigt aufs Standesamt lud. Als es geschehen war, folgten die Zeugen dem Paar auf die Straße. Der Dienstmann nahm sein Entgelt mit krummem Dank entgegen, Hubert Beredinger aber war bitter enttäuscht. Um so eine Trauung stand er nicht an. Er hatte seinen Anzug zum Bügeln gegeben, der Bräutigam war wie am Werktag erschienen. Mit schiefen Sohlen, das Gewand zu schließen, ohne Lust und Liebe. Das Ja sagte er, als hätte er Danke gesagt. Nachher bot er der Schachtel keinen Arm und der Kuss, von dem der Schuster wochenlang lebte. Der öffentliche Kuss, dem ein Beamter zusah. Der Kuss in Ehren. Der Kuss auf ewig, der Kuss. Der Kuss fand überhaupt nicht statt. Beim Abschied verweigerte der Schuster seine Hand. Bei der nächsten Haltestelle warteten sie auf die elektrische. Um zu betonen, dass ein Tag wie der andere sei, auch dieser, nahm Keen kein Auto. Ihr Wagen kam, als erster sprang er die Stufen hinauf. Schon auf der Plattform fiel ihm ein, dass seiner Frau der Vortritt gebühre. Was gibt's? Ich wollte Ihnen hinaufhelfen. Dir, pardon. So, sagte sie. Das wäre noch schöner. Als sie endlich saßen, zahlte er für zwei. So hoffte er, seine Ungeschicklichkeit wieder gut zu machen. Der Wagen füllte sich. Eine Frau nahm ihm gegenüber Platz. Sie führte im Ganzen vier Kinder mit, eins kleiner als das andere. Zwei drückte sie fest auf ihren Schoß, zwei blieben stehen. Ein Herr, der rechts von Therese saß, stieg aus. Da, da, rief die Mutter. Die Kinder drängten hin. Ein Knabe, ein Mädchen. Von der anderen Seite näherte sich ein älterer Herr. Therese hielt die Hände schützend über den freien Platz. Die Kinder krochen von unten durch. Sie hatten es eilig, etwas selbst zu tun. Hart bei der Bank tauchten ihre Köpfe auf. Therese wischte sie weg wie Staub. Meine Kinder, schrie die Mutter. Was fällt Ihnen ein? Ich bitte Sie. Therese sah ihren Mann bedeutungsvoll an. Kinder kommen zuletzt. Da war der ältere Herr soweit, bedankte sich und saß. Keen hatte nie an Kinder gedacht. Wozu sagte sie das? Vielleicht hielt sie ihn für einen unsittlichen Mann. Ich habe nie daran gedacht, Gemeinheiten von ihr zu fordern. Ich habe nie Zeit. Hunde und sonstige Tiere mögen sich auch bei Tag mit ihr Leih abgeben. Kinder kommen zuletzt. Sie wollte sagen, dass sie alles weiß? Sie kennt die Kette, an deren Ende fertige Kinder stehen? Ich habe wegen der Bücher geheiratet. Kinder kommen zuletzt, ich werde vorsichtig sein. Wenn man wüsste, was sie wirklich gemeint hat. Sphinx. Da stand die Mutter von vier Kindern auf. Achtung! Sie schob sie links voran. Auf der rechten, neben Therese, hielt sie sich, ein tapferer Offizier. Gegen Kiens Erwartung nickte sie, grüßte freundlich ihre Feinde. Sie haben's gut. Sie sind nur ledig. Und lachte. Goldzähne winkten zum Abschied aus ihrem Mund. Bitte? Mein Mann, bitte! Mein Mann! Wir wollen eben keine Kinder! Bitte, mein Mann! Sie schrie und schrie. Endlich erhob er sich zu voller Länge und sagte vor allen Fahrgästen, ja. Zwei Stationen weiter stiegen Kiens aus. Eine Festung. Das Beste an ihr ist der Rauch. Alle lachten. Therese, die schon auf der Plattform ruhte, hatte nichts gehört. Kien aber betrachtete verstohlen ihren Rock. Er war blauer als gewöhnlich und noch steifer gestärkt. Der Rock gehörte zu ihr wie die Schale zur Muschel. Therese ohne Schale, ohne Rock existierte nicht. Klar, das sehen Sie ja oft bügelt. Vielleicht besitzt sie zwei. Eine geschickte Person. Sie soll sich ein Dutzend Röcke kaufen und öfters wechseln, dann genügt es sie, weniger steif zu stärken. Übertriebene Härte ist lächerlich. Die Leute in der Tram haben recht. Es ging sich nicht leicht die Treppe hinauf. Ohne es zu merken, verlangsamte er seinen Schritt. Im zweiten Stock kam der kleine Metzger singend gelaufen. Kaum hatte er Kien erblickt, als er auf Therese zeigte. Sie lässt mich nicht herein. Sie schlägt immer die Tür zu. Schimpfen Sie doch mit ihr, Herr Professor. Was soll das heißen? Sie haben es mir doch erlaubt. Ich hab's ihr gesagt. Wer ist sie? Die. Die? Ja, meine Mutter hat gesagt, sie soll nicht frech sein. Sie ist nur ein Dienstbot. Elender Lümmel. Kien holte zu einer Ohrfeige aus. Der Junge bückte sich, stolperte, fiel hin und klammerte sich, um nicht über die Treppe herunterzukollern, an Theresens Rock. Man hörte das Geräusch, das gestärkte Wäsche beim Brechen gibt. »Was?« schrie Kien. Außer sich vor Zorn trat er ihn einige Mal mit Füßen, haute ihm zwei, drei knochige Ohrfeigen herunter und warf ihn dann weg. »Ich sag's meiner Mutter! Ich sag's meiner Mutter!« Eine Tür ging oben auf und wieder zu. Eine Frauenstimme begann zu keifen. Therese blieb stehen und blickte ihren Schützer irgendwie an. Er war froh, nach den Schlüsseln zu suchen. »Ich hab die Schlüssel vergessen.« »Dafür hab ich meine mit.« Therese öffnete die Tür. »Ich komm gleich.« Sie ließ ihn allein zurück. Er blickte sich um und atmete auf, aus einem Zuchthaus in die Freiheit entlassen. »Ja, das ist seine Heimat. Hier kann ihm nichts geschehen.« »Die beste Definition der Heimat ist Bibliothek. Frauen hält man am klügsten von seiner Heimat fern.« In 8 langen, stillen, zähen Jahren haben die Bücher für ihn die Unterwerfung dieser Frau besorgt. Er persönlich hat keinen Finger dazu gerührt. Seine Freunde haben die Frau in seinem Namen erobert. Was hat jetzt zu geschehen? Erst sei festgestellt, wann es zu geschehen hat. Jetzt. Sie wird sich verzweifelt wehren. Es ist begreiflich, wenn eine Frau sich um ihr Letztes wehrt. Sobald es geschehen ist, wird sie ihn bewundern, weil er ein Mann ist. Es geschieht also jetzt. Abgemacht. Er gibt sich sein Ehrenwort. Zweitens? Wo hat es zu geschehen? Eine hässliche Frage. Tatsächlich hat er schon die ganze Zeit über einen Divan vor Augen. Der Divan, der eigentliche lebendige Divan, ist leer und trägt weder Muschel noch Lasten. Und wenn er nun künstlich Lasten trüge? Wenn man ihn mit einer Schicht schöner Bücher belüde. Kien gehorcht seinem genialen Impuls. Er trägt eine Menge von Bänden zusammen und türmt sie vorsichtig auf dem Divan auf. Gleich wird sie da sein. Sie kommt. Sobald sie den überladenen Divan sieht, wird sie, ordnungsliebend wie sie ist, darauf zugehen und fragen, wo die Bände hingehören. So lockt er das ahnungslose Geschöpf in die Falle. Jetzt bin ich da. Sie steht auf der Schwelle zum Nebenzimmer, in einem blendend weißen Unterrock, der mit breiten Spitzen besetzt ist. Gott sei Dank, der Rock ist weg. Jetzt brauche ich nichts zu zerdrücken. Ist das anständig? Therese nähert sich mit wiegenden Hüften. Sie gleitet nicht, sie watschelt. Das Gleiten kommt also vom gestärkten Rock. Sie krümmt den kleinen Finger, droht und zeigt mit ihm auf den Divan. Was soll er jetzt tun? Er schlottert vor Angst, er betet zu den Büchern der letzten Schranke. Therese bückt sich und fegt mit einem umfassenden Schlag des linken Armes sämtliche Bücher zu Boden. Er macht eine hilflose Bewegung. Er will aufschreien. Das hat sie gewagt. Die Bücher! Therese zieht sich den Unterrock aus, faltet ihn besorgt zusammen und legt ihn auf die Bücher am Boden. Dann macht sie sich's auf dem Divan bequem. So! Keen stürzt in langen Sätzen aus dem Zimmer, sperrt sich ins Klosett, dem einzigen bücherfreien Raum der Wohnung, ein, zieht sich mechanisch die Hosen herunter, setzt sich aufs Brett und weint wie ein kleines Kind. Oh, der Herrgott nicht will, nutzt das gar nichts. Sei nicht böse. Nicht nervös. Sag, es war nix. Renn nur nicht gleich. Verzweifelt und kopflos herum. Bei der Herrgott, was immer. Warum? Blendende Möbel. Ich werde doch nicht allein in der Küche essen wie ein Dienstbot. Die Hausfrau ist bei Tisch. Der Tisch existiert nicht. Das sage ich ja immer. Der Tisch muss her. Wo gibt's das in einem anständigen Haus, dass ein Mensch auf dem Schreibtisch ist? Die 8 Jahre her habe ich mir schon gedacht. Jetzt muss es heraus. Der Tisch wurde gekauft, mitsamt einem Speisezimmer in Nussholz. Die Arbeiter stellten es im 4. Raum auf, der am weitesten vom Schreibtisch entfernt war. Täglich aß man, meist schweigend, an neuen Möbeln zu Mittag und Abend. Nach kaum einer Woche sagte Therese, heute hätte ich eine Bitte. 4 Zimmer sind da. Mann und Frau haben gleiche Rechte. Heutzutage sind die Gesetze so. Jedem gehören 2 davon. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Ich nehme das Speisezimmer und das daneben. Der Mann behält das schöne Schreibzimmer und das große daneben. So ist es am einfachsten. Der Mann geht zum Schreibtisch, die Frau an ihre Arbeit. Verpflichtest du dich, bei Tisch zu schweigen? Die Möbel sind ihm gleichgültig. Er verkauft sie ja teuer. Aber ja, ich schweig gern. Machen wir das lieber schriftlich ab. Der Vertrag, den er rasch entwarf, war noch gar nicht trocken, als sie schon ihren Namen drunter setzte. Du weißt, was du unterschrieben hast. Ich bestätige, dass sämtliche Bücher, die sich in den mir gehörigen 3 Zimmern befinden, das rechtmäßige Eigentum meines Mannes sind und dass sich an diesem Besitzstand niemals und unter keinen Umständen etwas ändern wird. Für die Überlassung 3er Zimmer verpflichte ich mich, bei den gemeinsamen Mahlzeiten zu schweigen. So erfuhr Therese, die früher aus Gewohnheit schwieg, wie viel ihm ihr Schweigen wert war. Eines Morgens, als er zum Spaziergang bereits sein Zimmer verließ, trat sie ihm in den Weg. Jetzt darf ich reden, Mahlzeit ist keine. In ein anständiges Haus gehört ein anständiges Bett. Man muss sich ja schämen, wenn Leute kommen. Der Divan hat mich schon immer gedrückt. Der Divan, der ist ja viel zu hart. Wo gibt es so einen harten Divan? Hart ist nicht schön. Das kannst du nicht wissen. Ich schlafe drauf. Ich weiß es aber doch, dass der Divan hart tut. So? Und woher denn? Das verrate ich nicht. Man hat seine Erinnerungen. Plötzlich kam sie und ihr Grinsen ihm gut bekannt vor. Ein stechend weißer Unterrock tauchte auf, von Spitzen zersetzt. Ein plumper Arm schlug auf Bücher los. Da lagen sie auf dem Teppich herum wie Tote. Ein Scheusal. Halb nackt, halb Bluse. Faltete den Unterrock scharf zusammen und deckte ihn darüber, ihr Leichentuch. An diesem Tag wurde Keen seiner Arbeit trüb. Der Divan schien verflucht und verpestet, wäre er nur hart gewesen. Eine schmutzige Erinnerung klebte an ihm. Er schlief nicht vor Hass, er brauchte 6 Stunden Schlaf. Seiner Arbeit stand morgen das heutige Schicksal bevor. Er beschloss, den Divan zu opfern. Eiligst lief er vors Zimmer der Frau, das neben der Küche lag, und trommelte so lang gegen die Tür, bis sie aus ihrem Schreck erwachte. Noch jede Nacht hatte sie heimlich auf das große Ereignis gewartet. Jetzt war es da. Ums Himmels Willen, soll ich aufsperren? Ums Teufels Willen, nein! Morgen wird das Bett für mich gekauft. Verstanden? Sie nahm alle Kunst zusammen und hauchte durch die Tür. Wie du willst. Keen schlug zur Bekräftigung die Tür seines Zimmers dröhnend zu und schlief sofort ein. Was so ein Mann sich alles einbildet. Ist das ein Mann? Ich hab die schönen Hosen mit den teuren Spitzen an und er rührt sich nicht. Das kann kein Mann sein. Da hätte ich ganz andere Liebschaften gehabt. Was war das für ein stattlicher Mann bei der früheren Herrschaft, der immer zu Besuch gekommen ist? Das war ein Mensch, groß und stark. Der hat was vorgestellt, nicht ein Skelett. Wie der einen angeschaut hat. Ich hätte nur Mu sagen brauchen. Ja, wenn man sich nicht wehren täte, hätte man 10 an jedem Finger. Aber was macht man dann? Es wird ja alles von Tag zu Tag teurer. Die Kartoffeln kosten bereits das Doppelte. Kein Mensch weiß, wohin das noch führt. Da mache ich nicht mit. Jetzt bin ich verheiratet und ein einsames Alter steht mir bevor. Sie wiederholte, ein einsames Alter steht mir bevor und schlief ein. Tags darauf saß Keen nicht schlecht bei der Arbeit, als 2 Männer das neue Bett brachten. Der Divan verschwand, was dran klebte, mit ihm. Das Bett nahm dieselbe Stelle ein. Beim Fortgehen vergaßen die Männer, die Türe zu schließen. Plötzlich trugen sie einen Waschtisch herein. Wo kommt der hin? Nirgends. Ich habe keinen Waschtisch bestellt. Der ist schon bezahlt. Der Nachtkasten auch. Der zweite holte ihn rasch von draußen. Einen hölzernen Beweis. Ich will sie nicht. Ich brauch nur das Bett. Ja, warum nicht gar? Ein Mensch muss sich waschen. Der Nachttisch ist überflüssig. Und der Nachttopf? Der Nachttopf? Die Vorstellung eines Nachttopfs in der Bibliothek verblüffte ihn. Der kommt vielleicht so. Und das Bett. Was fällt dir ein? Blamiert man die Frau vor fremden Leuten? Sie wollte reden, reden und nichts als reden. Zu diesem Zweck missbrauchte sie die Anwesenheit der Arbeiter. Er ließ sich kein Geschwätz diktieren. Stellen Sie ihn dorthin. Ans Bett, so. Jetzt können Sie gehen. Meine Zeit ist kostbar. Bitte hinaus. Er hatte die richtigen Worte gefunden. Klar, sachlich und distanziert. Er schnappte nach Schweigen wie andere nach Luft. Die Möbel störten ihn. Der Platz, den sie einnahmen, stand im Widerspruch zu der Geringfügigkeit ihrer Bedeutung. Er war ihnen ausgeliefert. Groben Klötzen. Was ging es ihn an? Wo er schlief und wo er sich wusch? Nächstens würde er noch anfangen, vom Essen zu reden. Bevor er so toll war, ihr Mut zu neuem Geschwätz zu machen, ertrug er lieber Nachtkasten, Waschtisch und Bett. Beim Waschen schloss Keen vor dem Wasser die Augen. Es war dies eine alte Gewohnheit von ihm. Er drückte die Lider viel fester zu, als notwendig war. Um das Eindringen des Wassers zu verhindern. Es ergab sich von selbst, dass Keen den geschlossenen Augen Lust abgewann. Zuerst verlängerte er die Blindheit über das Ankleiden hinaus. Dann fand er den Weg zum Schreibtisch blind. Die Übung im Blindgehen machte aus ihm einen Meister. Blindheit ist eine Waffe gegen Zeit und Raum. Unser Dasein eine einzige ungeheuerliche Blindheit. Das herrschende Prinzip im Kosmos ist die Blindheit. Esse percipi. Was ich nicht wahrnehme, existiert nicht. Wehe den schwachen Geschöpfen, die sich sehen und gehen lassen, wie es sich trifft. Woraus sich mit zwingender Logik ergab, dass Keen sich keineswegs selbst betrog. Und sowas hat Geld? Das viele, viele Geld? Der gehört unter Kuratel. Wie der mit dem Geld wirtschaftet. Was macht er mit den vielen Büchern? Er kann sie doch nicht alle auf einmal lesen. Bei ihr nennt man so einen Menschen einen Narren. Sie wird es ihm zeigen. Liebste Gnädigste. Liebste Gnädigste. Auch Theresens Sicherheit wuchs mit den Wochen. Von ihren drei Zimmern hatte nur eines Möbel. Das Speisezimmer. Die beiden anderen waren leider noch leer. Gerade in diesen hielt sie sich auf, um die Möbel im Speisezimmer nicht abzunützen. Gewöhnlich stand sie hinter der Tür, die zu seinem Schreibtisch führte, und horchte. Eines Tages um 10 stieß er voller Inspektionslust die Türe auf. Sie prallte zurück. »Ist das eine Art?« rief sie. »Man klopft, bevor man hereinkommt. Man könnte glauben, ich horche in meinen Zimmern. Was habe ich vom Horchen? Ein Mann erlaubt sich alles, weil er verheiratet ist. Da sagt man, pfui, wie ungezogen. Pfui.« »Was? Er soll anklopfen, bevor er zu seinen Büchern darf?« »Unverschämtheit. Lächerlich.« »Grotesk. Sie hat den Verstand verloren.« »Lieber eine Ohrfeige herunterhauen. Vielleicht kommt sie zur Besinnung.« Er malte sich die Spuren seiner Finger auf ihrer feisten, gemästeten, glänzenden Wange aus. Therese merkte, dass er ihre Wangen prüfte. Sie vergaß das Anklopfen, drehte sich weg und ging lieber gleich in die Küche. Ihre Rätsel pflegte sie hier zu lösen. Heißt man das überhaupt einen Mann? Vielleicht ist er gar kein Mann. Die Hosen haben nichts zu sagen. Wir tragen sie so. Das hat es schon gegeben. Wer weiß, wann er wieder will. Das dauert Jahre bei so einem Menschen. Alt ist sie nicht, aber ein junges Mädchen auch nicht. Das weiß sie selbst, das braucht ihr niemand zu sagen. Auf der Straße schauen ihr ja alle Männer nach. Was hat ihr der Verkäufer im Möbelgeschäft gesagt? Ja, so um die 30 herum, da heiraten die Herrschaften gern, ob Damen oder Herren. Ein interessanter Mensch. Sogar die Heirat hat er gleich angesehen. Nicht nur das Alter. Und sie muss mit so einem alten Mann leben. Die Leute könnten glauben, er liebt sie nicht. Therese wiederholte laut, er liebt mich nicht. Das Wort, auf das es ankam, sprach sie wie lippt aus und spürte schon einen Kuss auf den Lippen. Das tröstete sie. Sie schloss die Augen. Sie legte die fertig geschälten Kartoffeln beiseite, wischte sich die Hände an der Schürze ab und öffnete die Tür zu ihrer kleinen Kammer. Ein Flimmern hielt ihr die Augen zu. Plötzlich war es heiß. Kügelchen tanzten durch die Luft. Glühkäfer, rote. Eng war es. Nebel. Der Boden ging auf. Die Füße fielen hinein. Nebel. Nebel. Nebel. Ein fremder Nebel. Oder war es Rauch, wo man hinsah? Alles leer. So viel Platz. Ausgeräumt. Sie hielt sich an. Irgendwo totenübel bei ihr. Der Koffer, die Aussteuer. Wer hat die Sachen fortgetragen? Zu Hilfe! Als sie zu sich kam, lag sie über dem Bett. Sauber und ordentlich tauchte die Kammer auf, jedes Stück, wo es hingehörte. Da hatte sie Angst. Erst war die Kammer leer, dann wieder voll. Wer kannte sich aus? Da blieb sie nicht. Sie rückte ihre zerdrückten Kleider zurecht und glitt in die Bibliothek hinüber. »Jetzt wäre ich beinahe gestorben«, sagte sie schlicht. »Ohnmächtig war ich. Das Herz hat ausgesetzt. Die viele Arbeit, die schlechte Kammer. Da muss man ja sterben.« »Ich werde den Arzt holen.« »Ich brauche keinen Arzt. Ich ziehe lieber um. Wie komme ich dazu, nicht zu schlafen? Einen gesunden Schlaf brauche ich. Das Zimmer neben der Küche ist das schlechteste in der ganzen Wohnung. So ein Mann glaubt wirklich nur, er braucht den Schlaf. Wenn das so weitergeht, werde ich krank. Und dann stehst du da. Andere Frauen benehmen sich, dass es eine Schande ist. Man könnte ja rot werden. Hab ich das nötig? Neue Möbel brauche ich. Das große Zimmer, da geht schon was rein. Bin ich vielleicht eine Bettlerin? Jetzt wusste er, was sie wollte. Schon wieder Möbel. Er hatte ihr die Tür ins Gesicht geschlagen. Die Schuld an ihrer Ohnmacht trug also er. Als Entschädigung konnte man ihr die Möbel gönnen. Du hast recht. Kauf nur eine neue Schlafzimmereinrichtung. Als sie am nächsten Morgen das Haus verließ, nahm sich Therese fest vor, nur bei dem interessanten Menschen zu kaufen, der ihr alles gleich angesehen hatte, das richtige Alter und die Ehe. Um sich in den Preisen auszukennen, suchte sie verschiedene Möbelgeschäfte auf. Den Vormittag verbrachte sie unter hartnäckigem Feilschen. Sie sah, dass es mit dem Sparen ganz gut ging. Sie schlug die Richtung nach jenem interessanten Verkäufer ein. Da es bereits 1 Uhr war, beeilte sie sich sehr, um vor der Mittagssperre hinzukommen. Therese spürte die Blicke. Wie 30, dachte sie und begann vor Freude und Eile zu schwitzen. Es kostete sie Mühe, den Kopf ruhig zu halten. Sie setzte ein bewundertes Lächeln auf. Von den Ohren breiten Schwingen getragen, flogen die Augen zum Himmel empor und ließen sich in einem billigen Schlafzimmer nieder. Therese, ein spitzenbesetzter Engel, machte es sich darin bequem. Und doch war sie nicht aus den Wolken gefallen, als sie plötzlich vor dem bewussten Laden stand. Da bin ich wieder. Küss die Hand, Gnädigste. Welche unerwartete Ehre. Was führt Sie zu uns, Gnädigste, wenn ich fragen darf? Ein Schlafzimmer. Sie wissen doch. Das habe ich mir gleich gedacht, Gnädigste. Für 2 natürlich, wenn ich so sagen darf. Darf ich bitten? Eine feuchte Hundeschnauze waren seine beiden Augen und er rieb sie an ihr. Exzellente Primavare. Ich habe gewusst, dass Gnädigste wiederkommen und habe es eigens für Gnädigste reserviert. Wir hätten schon 6-mal verkaufen können, Hand aufs Herz. Der Herr Gemahl werden sich freuen. Gnädigste kommen nach Hause. Küss die Hand, Liebling, sagen der Herr Gemahl. Guten Tag, Liebling, sagen Gnädigste. Ich habe ein Schlafzimmer für uns. Liebling. Sie verstehen mich, Gnädigste. So sagen Sie und setzen sich dem Herrn Gemahl auf den Schoß. Ich sage immer, bei einer Frau sind die Hüften das Wichtigste. Die Hüften müssen da sein und man muss die Hüften sehen. Was habe ich sonst davon, wenn sie da sind und ich sie nicht sehe? Bitte überzeugen Sie sich selbst. Hier haben Sie doch prachtvolle... Therese wollte schreien. In ihrer Verzückung fand sie kein Wort. Er zögerte einige Augenblicke und ergänzte: Einladen. Sie hatte die Möbel noch keines Blickes gewürdigt. Der interessante Mensch weiß alles, wie der sich in Möbeln auskennt. Der hat ja eine Stimme wie zerlassene Butter. Ich beschwöre Sie, Gnädigste, vergessen Sie nicht die Hauptsache. Wie man den Herrn Gemahl bettet, genauso revanchiert er sich. Liegen der Herr Gemahl gut, da können Sie mit ihm machen, was Sie wollen. Glauben Sie mir, Gnädigste. Das Eheglück geht nicht bloß durch den Magen, das Eheglück geht durch die Möbel. Ganz eminent durch das Schlafzimmer. Aber ich möchte sagen, prominent durch die Betten. Durch die Ehebetten sozusagen. Verstehen Sie mich, liebe Gnädigste? Sie würden staunen über die glücklichen Ehen, die wir stolz auf unserem ruhigen Gewissen haben. Bei uns gibt es keine Scheidungen. Scheidungen kennen wir nicht. Wir tun, was wir können, und die Herrschaften sind zufrieden. Am meisten rate ich Ihnen zu dieser Garnitur, Gnädigste. Ich meine, gut sind Sie alle, dafür garantiere ich Ihnen, Gnädigste. Aber diese hier lege ich Ihnen ganz besonders an Ihr goldenes Herz, meine liebe Gnädigste. Therese war mit allem einverstanden. Angestrengt suchte es in ihr nach einer Möglichkeit, die Butterstimme weiterzuhören. Sagt sie ja und zahlt, so kann sie gehen. Und mit dem interessanten Menschen ist es aus. Aber ich bitte Sie, das kann jeder sagen. Sie gestatten, meine Gnädigste, um nicht zu sagen, meine reizende Gnädigste. Ich werde Sie doch nicht belügen. Was ich Ihnen ans Herz lege, lege ich Ihnen ans Herz. Da können Sie mir glauben, Gnädigste, zu mir hat jeder Mann Vertrauen. Den Beweis dafür bleibe ich Ihnen nicht schuldig, Gnädigste. Hallo, Herr Chef. Der Chef, Herr Groß, ein winziges Männchen mit eingedrücktem Gesicht und gehetzten Äuglein, erschien auf der Schwelle seines abgesonderten Büros und klappte, so klein er war, in zwei noch kleinere Hälften zusammen. Sagen Sie selbst, Herr Chef, hat schon einmal eine Kunde zu mir kein Vertrauen gehabt? Der Chef schwieg. Aber ich bitte Sie, was braucht es einen anderen dazu? Ihnen glaubt eine jeder auf die bloße Stimme. Jedes Wort glaube ich Ihnen. Wer wird denn lügen? Was braucht es den dazu? Dem glaube ich kein Wort. Der Kleine zog sich eiligst in sein Büro zurück. So geht es ihm immer. Er hat den Mund noch gar nicht aufgetan und schon sagt die Mutter, er lügt. Mit jeder Frau hat er dasselbe Unglück. Er wird es dem Grob schon heimzahlen. Der weiß, dass er vor einer Mutter nicht den Chef spielen kann. Herr Groß sitzt auf seinem Kontorstuhl und horcht hinaus. Der Grob redet wieder wie ein Wasserfall. Der Mann ist Gold wert, aber Teilhaber wird er nicht. Was? Sie will, dass er mit ihr Mittagessen geht? Der Herr Chef gestattet das auf keinen Fall, Gnädigste. Es wäre mein heißester Wunsch, Gnädigste. Wozu haben Gnädigste sich entschlossen? Es bleibt doch bei diesem hier. Aber erst lade ich Sie zum Mittagessen ein. Sie machen mich zum glücklichsten Menschen der Welt, Gnädigste. Ein armer Verkäufer bietet ihn zu entschuldigen. Der Herr Chef. Der hat nichts zu sagen. Also, wie steht's? Man könnte ja fast glauben, ich gefall Ihnen nicht. Was sagen Sie da, Gnädigste? Bringen Sie mir den Mann her, dem Sie nicht gefallen. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein. Sie finden ihn nicht, Gnädigste. Der Herr Chef gönnt unser einem den Triumph nicht. Was, sagt er, da geht die Kunde mit einem einfachen Angestellten weg. Plötzlich trifft die Kunde ihren Herrn Gemahl. Der Herr Gemahl werden, wenn ich so sagen darf, wütend. Es entspinnt sich ein sensationeller Skandal. Der Angestellte kommt mir zurück, aber die Kunde nicht. Wer zahlt die Kosten? Ich. Ein teures Vergnügen, sagt der Herr Chef. Auch ein Standpunkt. Gnädigste. Kennen, Gnädigste, das Lied vom armen Gigolo, schönen Gigolo? Wenn das Herz dir auch bricht, darf ich, Gnädigste, zur Kasse bemühen? Aber ich denk ja nicht dran. Erst gehen wir miteinander essen. Herr Groß hatte in steigender Erregung zugehört. Die Mutter wird weggehen, ohne die Garnitur zu kaufen. Das lässt sich keine Mutter gefallen, dass man ihr eine Einladung ausschlägt. Der Grob erlaubt sich zu viel. Der Grob fängt an, der Firma über den Kopf zu wachsen. Er wartete eine Weile, bis es feststand, dass eine gütige Einigung der beiden Parteien nicht erfolgen werde. Leise sprang er von seinem Kontorstuhl herunter und tat zwei lange Schrittchen zur Glastür. Gängen's nur, Grob. Dem blieb der Herr Chef zum 100. Mal seine Entschuldigung im Munde stecken. Bitte, was habe ich gesagt? Grobs Augen bekamen einen bösen Glanz. Höhnisch hafteten sie auf dem steifen Rock. Er hütete sich wohl, ihr ins Gesicht zu sehen. Die zerlassene Butter seiner Stimme hätte jetzt nach Angebranntem geschmeckt. Das wusste er und schwieg. Erst als er ihr bei der Ladentür den Vortritt ließ, öffnete er aus Gewohnheit Arm und Mund. »Darf ich bitten, Gnädigste?« Von Bettlern und Hausierern blieb das Haus Ehrlichstraße 24 seit Jahren verschont. Der Hausbesorger lag in seinem Kabinett gleich beim Flur Tag für Tag auf der Lauer und fing verkommene Existenzen ab. Menschen, die in diesem Haus auf Mitleid rechneten, flößte das ovale Guckloch in normaler Höhe unter dem Portierstand eine Heidenangst ein. So oft sie vorüberkamen, bückten sie sich, als hätten sie weiß Gott welche milde Gabe empfangen und bedankten sich tief. Doch ihre Vorsicht war umsonst. Um das übliche Guckloch kümmerte sich der Hausbesorger nicht. Wenn sie darunter vorbeischlichen, waren sie schon längst erblickt. Er hatte seine eigene, erprobte Methode. Als Polizeibeamter in Pension war er schlau und unentbehrlich. Wohl bekam er sie durch ein Guckloch zu Gesicht, aber nicht durch jenes, vor dem sie sich in Acht nahmen. 50 Zentimeter über dem Boden hatte er die Mauer seines Kabinetts mit einem zweiten Guckloch durchbohrt. Hier, wo ihn niemand vermutete, kniete er und wachte. Die Welt bestand für ihn aus Hosen und Röcken. Tauchte ein Subjekt auf, so langte er noch, während er kniete, mit dem kurzen stämmigen Arm nach der Türschnalle, welche, auch eine Erfindung von ihm, verkehrt eingesetzt war. Die Wucht, mit der er aufsprang, öffnete sie. Dann brüllte er das Subjekt an und prügelte es halbtot. Keen hatte nach einem kleinen Erlebnis mit ihm Freundschaft geschlossen. Er kehrte eines Abends von einem außergewöhnlichen Spaziergang zurück. Im Hausflur war es schon dunkel. Plötzlich brüllte ihn jemand an. »Scheiß Gefries, Dreckiges, ich schläf dich aufs Kommissariat.« Aus dem Kabinett stürzte der Hausbesorger und sprang ihm an die Kehle. Sie lag sehr hoch und war schwer zu erreichen. Der Mann wurde seines groben Missgriffs gewahr. Er schämte sich. Katzenfreundlich zerrte er Keen ins Kabinett, machte ihn mit der geheimen Erfindung vertraut und befahl seinen 4 Kanarienvögeln zu singen. Sie wollten aber nicht. Keen begann zu begreifen, wem er seine Ruhe verdanke. Einige Jahre war es her, da hatten alle Bettler aufgehört, bei ihm anzuläuten. Er versprach dem in seiner Art tüchtigen Mann ein monatliches Douceur. Die Summe war größer als das Trinkgeld von allen übrigen Parteien zusammengenommen. In der ersten Glücksaufwallung hatte der Hausbesorger Lust, die Mauern des Kabinetts mit seinen rothaarigen Fäusten zu zerdreschen. So hätte er dem Gönner gezeigt, wie sehr er seine Anerkennung verdiente. Doch gelang es ihm, seine Muskeln im Zaum zu halten? Er brüllte nur. »Auf mich können Sie sich verlassen, Herr Professor!« Von diesem Augenblick an wagte es niemand im Haus von Keen, anders als vom Herrn Professor zu sprechen. Obwohl er eigentlich keiner war. Kaum hatte Therese das Haus für einen ganzen Tag verlassen, als Keen die Kette vorlegte. Er wünschte heute viel mehr Ruhe als gewöhnlich. Ein Fest stand bevor. Zu diesem Zweck hatte er Therese aus dem Haus entfernt. Die Zeit war knapp. Um 6 nach der Geschäftssperre erschien sie wieder. Er legte Rock und Weste um einen Stuhl und krempelte sich die Hemdsärmel eilig hoch. Zwar verachtete er Kleider, doch vor Möbeln nahm er selbst sie in Schutz. Dann stürzte er an sein Bett, lachte und zeigte ihm die Zähne. »Du hast dich ja gut erholt. Aber jetzt hinaus. Und zwar rasch, verstanden?« Er packte es mit beiden Händen bei der Kopflehne und stieß. Das Monstrum stand. Er ächzte und stöhnte. Vielleicht hätte das Bett schließlich nachgegeben. Doch Keen verlegte allen Nachdruck, dessen er fähig war, in seine Worte. Für die Arme blieb nichts, aber auch gar nichts übrig. Das Bett verharrte, unberührt und stumm. Da fiel ihm sein mächtiger Freund der Hausbesorger ein. Auf geflügelten Stelzen verließ er die Wohnung, bewältigte die Treppe, als hätte sie aus 10, nicht aus 100 Stufen bestanden, und holte sich die Muskeln, die er nicht hatte, aus ihrem Wohnkabinett heraus. »Ich brauche sie!« Ton und Gestell erinnerten den Hausbesorger an eine Posaune. Trompeten hatte er lieber, weil er selbst eine besaß. Am meisten neigte er zu Schlaginstrumenten. »Ja, die Weiber!« Er war der festen Überzeugung, dass es auf die Frau losgehe. Er hasste sie, weil sie eine gewöhnliche Wirtschafterin war und jetzt Frau Professor hieß. Er ging voraus. Abwechselnd schlug er mit der einen Faust gegen die Mauer, mit der anderen aufs Treppengeländer. »Gleich werden wir's haben.« Er wurde ins Arbeitszimmer geführt. »Hinaus damit!« Der Herr Professor wies schadenfroh mit dem langen Zeigefinger aufs Bett. Der Hausbesorger schlug ein paar Mal mit den Schultern dagegen an. Er prüfte den Widerstand des Möbels. Der kam ihm sehr gering vor. Verächtlich spuckte er sich in die Hände, steckte sie in die Taschen. Er brauchte sie nicht, legte den Kopf an und schob das Bett im Nu hinaus. »Köpfeln heißt das«, erklärte er. 5 Minuten drauf standen sämtliche Möbel aus sämtlichen Zimmern auf dem Gang draußen. »Wann's wieder was brauchen, Herr Professor? Auf mich können Sie sich verlassen.« Keen beeilte sich, nichts zu erwidern. Er vergaß sogar, die Kette vorzulegen und warf nur einen Blick auf das viele Gerümpel, das im dunklen Gang durcheinander lag. »Ein Haufen sinnlos Betrunkener.« Sie waren sich offenbar nicht im Klaren, wem welche Beine gehörten. Da traten seine Feinde einander die Zehen ab. Behutsam, um seine Feier nicht durch hässlichen Lärm zu entweihen, zog er die Zimmertür hinter sich zu. Verwegen glitt er an den Regalen entlang und tastete die Rücken zärtlich ab. Je länger die abgeschrittene Reihe wurde, je unversehrter und geschlossener die alte Bibliothek sich erhob, umso lächerlicher erschienen ihm die Feinde. Er schob die gute alte Leiter an eine geeignete Stelle und stieg verkehrt hinauf, sodass sein Rücken Regale, sein Kopf die Decke, seine verlängerten Beine, die Leiter nämlich den Boden, seine Augen den ganzen einheitlichen Raum der Bibliothek berührten und hielt folgende Ansprache an seine Geliebte. Seit einiger Zeit, genauer gesagt, seitdem Einbruch einer fremden Macht in unser Leben, trage ich mich mit dem Gedanken, unsere Beziehung auf eine starke Basis zu stellen. Eure Existenz ist vertraglich gesichert. Doch sind wir, glaube ich, klug genug, um uns über die Gefahr nicht zu täuschen, in der ihr einem rechtsgültigen Vertrage zum Trotz schwebt. An eure uralte und stolze Leidensgeschichte brauche ich euch im Einzelnen nicht zu erinnern. Ich greife bloß einen Fall heraus, um euch schlagend vor Augen zu führen, wie nahe Liebe und Hass beieinander wohnen. Im Jahre 213 vor Christi Geburt wurden auf Befehl des chinesischen Kaisers Shi Huangti, der erste, erhabene, göttliche, Shi Huangti, eines brutalen Usurpators, der es gewagt hat, sich den Titel der erste erhabene Göttliche beizulegen, der erste, erhabene, göttliche, sämtliche Bücher Chinas verbrannt. Dieser rohe und abergläubische Verbrecher war selbst viel zu ungebildet, um die Bedeutung von Büchern, aufgrund deren sein Gewaltregiment bestritten wurde, richtig einzuschätzen. Aber sein erster Minister, Li Si, ein verächtlicher Renegat also, wusste ihn in einer geschickten Eingabe zu dieser nie erhörten Maßnahme zu veranlassen. Ich gestehe, dass der Brandgeruch jener Tage mir heute noch in die Nase sticht. Was half es, dass 3 Jahre später den barbarischen Kaiser sein wohlverdientes Schicksal ereilte? Er starb zwar, aber den toten Büchern war damit nicht geholfen. Sie waren und blieben verbrannt. Doch will ich nicht unerwähnt lassen, was kurz nach dem Tode des Kaisers mit dem Renegaten Li Si geschah. Auf dem Marktplatz der Stadt Yin-Yang wurde in 2 gesägt. Langsam. Und der Länge nach. Weil das länger dauert. Sein ganzes Geschlecht. Von den Söhnen bis zu einem 7 Tage alten Urenkel. Weiber so gut wie Männer. Wurde ausgerottet. Es ist zum Glück wiederholt geschildert worden. Oft frage ich mich, voller Schmerz, warum das Entsetzliche gerade in China geschehen musste. Unser allergelobtem Lande. Gerade in China! Unser allergelobtem Lande! Blutzeugen eurer ruhmreichen Vergangenheit. Ich weiß, was der Feind mit den Verschiebungen plant. Er will die Kontrolle. Er will die Kontrolle über unseren Bestand erschweren. Er glaubt, wir würden es nicht wagen, seine Eroberungen im besetzten Gebiet rückgängig zu machen. Wollt ihr aus eurer Heimat in alle Welt zerstreut werden? Als Sklaven, die man verkommen lässt oder mit Gewinn weiterverkauft? Die man benutzt, aber nicht begreift? Dann legt die Hände in den Schoß und übergebt euch dem Feind. Habt ihr aber noch ein mutiges Herz im Leib, eine tapfere Seele, einen edlen Geist, so erhebt euch mit mir zum Heiligen Krieg. Erhebt euch mit mir zum Heiligen Krieg. Überschätze nicht die Stärke des Feindes, mein Volk. Deine Zeilen seien die Keulen, die auf sein Haupt niederprasseln. Deine Buchstaben, die Bleigewichte, die sich an seine Füße hängen. Deine Deckel, die Panzer, die dich vor ihm schützen. 1000 Listen hast du, ihn zu verlocken. 1000 Netze. 1000 Blitze, ihn zu zerschmettern, du, mein Volk. Die Kraft, die Größe, die Weisheit der Jahrtausende. Die Weisheit der Jahrtausende. Keen hielt inne. Erschöpft und begeistert knickte er auf der Leiter zusammen. Seine Beine schlotterten. Oder war es die Leiter? Nur nicht ohnmächtig werden, nur nicht das Bewusstsein verlieren. Da erhob sich rauschender Beifall. Bravo! Erhebt euch! Bravo! Bravo! Bravo! Zum Heiligen Krieg! Von allen Seiten kamen jubelnde Zurufe. Einzelne aus der Masse erkannte er an ihren Worten. Bravo! Bravo! Bravo! Ja, das waren sie, seine Freunde, seine Getreuen. Sie folgten ihm in den Heiligen Krieg. Ihn totpressen, ihn zerschmettern. Er verbeugte sich einige Mal und legte, seine Aufregung beirrte ihn, die linke Hand auf die rechte Brust, wo auch er kein Herz hatte. Der Beifall wollte kein Ende nehmen. Es war ihm, als sauge er ihn mit Augen, Ohren, Nase und Zunge mit seiner ganzen, feuchten, summenden Haut auf. Einer solchen Brandrede hätte er sich nicht für fähig gehalten. Feurig stürzte er auf die Leiter hinauf, zog sein Gesicht in die strengste Länge und schmetterte im Kommandoton, oben die Scheiben erklirrten in Angst, »Eurer Zustimmung entnehme ich, dass ihr unter meiner Führung zu kämpfen gewillt seid.« »Ich erkläre.« Erstens, wir befinden uns im Kriegszustand. Zweitens, Verräter verfallen der Feme. Drittens, das Kommando ist zentralisiert. Ich bin oberster Kriegsherr, einziger Führer und Offizier. Viertens. Sämtliche Unterschiede, die sich aus Vergangenheit, Ansehen, Größe und Wert der Kriegsteilnehmer ergeben, sind aufgehoben. Die Demokratisierung des Heeres äußert sich praktisch darin, dass von heute ab jede einzelne Band mit dem Rücken zur Wand steht. Diese Maßnahme steigert unser Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie entzieht dem räuberischen, aber ungebildeten Feind seine Maßstäbe. Fünftens. Als Parole gebe ich den Namen Kung aus. Kung. Fünftens. Damit beschloss er sein kurzes Manifest und schritt zur Tat. Jeder einzelne Band wurde herausgenommen und mit dem Rücken zur Wand gestellt. Vor Jahren hätte ihn nichts zu solcher Grausamkeit vermocht. À la guerre comme à la guerre, rechtfertigte er sich und seufzte. Er hatte sich eine schwere Aufgabe vorgenommen. Kriegerische Entschlüsse sind leicht gefasst. Aber dann heißt es, jeden Einzelnen bei der Stange halten. Als die Umstellung der Bücher im früheren Speisezimmer vollendet war, besah er sich das Werk seiner Hände. Er schaltete eine Ruhepause von 3 Minuten ein, die er in horizontaler Lage, keuchend, aber die Uhr in der Hand, auf dem Teppich verbrachte. Dann kam das benachbarte Zimmer an die Reihe. Die Blendung von Ilias Canetti. Zweiter Teil. Ein Kopf ohne Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Kien. Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Simon Morse als Franz Metzger. Wolfram Berger als Herr Grub. Thomas Reisinger als Herr Groß. Und Wolf Bachufner als Hausbesorger Pfaff. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulert. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.